Folge 99 vom Berlin-Podcast. Lieber Marc, lieber René, was haben wir denn heute Schönes erlebt? Die Frage ist, wie wir es einpacken. Und wenn ihr erfahren wollt, warum man bei Amazon nicht mehr das bekommt, was man bestellt, dann solltet ihr dranbleiben. Das muss Zufall sein. Bis gleich. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom meisten Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Folge 99 heute. Ich bin Stefan und egal ob Sommer, Sonne, Wind oder Schnee, hier ist euer Lieblingsmoderator Marc. Hallo Marc. Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich bei einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Dazu mir zugeschaltet aus dem fernen Berlin, der liebe René. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten zur 99. Folge. Und da ich ja diesmal niemanden zu ankündigen habe, weil ihr ja spontan die Reihenfolge getauscht habt, werde ich das dennoch tun in einer kleinen Gedichtform. Oh. Der Stefan ist heute ziemlich sauer, wie ein griesgrämiger Bauer, dem ein Huhn ist weggerannt und die Hütte abgebrannt. Tatütata. Doch das fehlende Gedicht fällt nicht ins Gewicht. Stefan, ich hoffe, ich habe dich rausgerissen. War sehr, sehr, sehr schön. Ja, vielleicht muss man kurz den Zuhörern erklären. Willkommen an dieser Stelle auch nochmal von mir. Und ja, ich hatte eigentlich für die 99. Folge ein schönes Gedicht kreiert, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr gefunden. Entweder wurde es nicht gespeichert, ich habe mich gerade richtig geärgert. Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte besteht aus Podcasts. Ja, und damit hast du ja einiges durcheinander gebracht, weil ich wollte eigentlich sagen, ich gebe den Luftballon ab an Marc. Ja, den 99. Schön Schrank, Peter Punk, ist nicht so schlimm, Jim. Und heute so, ist der 15.11.2022, vergaß es zu sagen. So, jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, und bevor das Jahr rum ist, fragen wir erstmal rum. Was ist los mit euch? Wie geht's euch? Wie ist so die Gemütslage? Was gibt's Neues? Haut mal rein hier. Ach, wie es meinem Fuß geht, der so böse umgeknickt war. Ja. Schon besser. Bin noch nicht gänzlich beschwerdebefreit, aber auf dem Weg der Besserung. Also ich rechne damit, dass da keine bleibenden Schäden zurückbleiben. Ansonsten, ja, da meine Mutter ist im Krankenhaus, das ist nicht so schön. Alt werden ist halt nichts für Feiglinge, das habe ich auch das ein oder andere Mal erwähnt. Mein Neffe harrt auch einer OP, die demnächst kommen soll. Ja, unsere Katze muss auch Medikamente kriegen. Wir haben jetzt doch tatsächlich endlich einen Modus gefunden, wie wir sie dazu überreden können, ihre Enzyme, diese bezüglich der schlechten Werte, bezüglich ihrer Bauchspeicheldrüse, wie dass wir ihnen die Tabletten da verabreichen können, mit ein bisschen Leberwurstpaste, nimmt die geneigte Katze auch größere Stücken der Tabletten mit einem Haps. Yummy, yummy. Ja, okay. Leberwurst. Nicht erst hier geplaudert. Ich erfreue mich gerade, und das ist gleich ein Tipp für euch da draußen, der Serie Cyberpunk Edge Runners. Und habe kürzlich erst die Serie Barbaren, zweite Staffel, durchgesuchtet. Falls euch das eine oder andere was sagt. Welche Plattform? Das ist beides bei Netflix. Es gibt natürlich noch andere Plattformen. Und sag mal, so Cyberpunk, ich denn da mal was Nettes. Cyberpunk Edge Runners. Und die basiert tatsächlich auf dem Spiel Cyberpunk 2077, glaube ich, heißt das. Und ist völlig abgefahrener Kram. So ein typisches Anime-Comic. Nett gemacht. Okay. Und von den Sprüchen her auch. Also das ist echt so, wie Deutsche sich Manga vorstellen in Reinkultur. Also ein Zeichentrickfilm. Ja. Aber Barbaren nicht, das, ne? Barbaren ist eine Realverfilmung. Ja, ganz genau. Barbaren, das sind sozusagen die Germanen, also die Geschichte der Germanen, wie sie versuchen, sich der Römer zu erwehren, die in Germanien eingefallen sind. Ein bisschen Hintergrund dazu, nur so viel wie die Germanen waren nur ein Sammelsurium an Stämmen und das fällt ihnen offensichtlich schwer. Verzeihung, sich zusammenzutun, um gemeinsam gegen den Aggressor vorzugehen. Aber da will ich jetzt auch nicht spoilern. Die zweite Staffel war gerade vor kurzem erschienen, habe ich natürlich schon durchgesuchtet. Mein Tipp für euch da draußen, Barbaren und Cyberpunk, okay, reinglotzen. Ganz kurz, auf der Skala, auf der Markschen Filmtipp-Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte kriegt Cyberpunk Edge Runners? Ach je. Da schießt er wieder aus der Hüfte und ich muss es ausbaden. Ja, dann machen wir eine Skala von 1 bis 2, wenn es einfacher ist. Ja, von 1 bis 2 bin ich bei einer 1, nein, lassen wir das, auf 1 bis 10. Ja, Cyberpunk finde ich schon recht cool gemacht. Das kriegt auf jeden Fall eine lockere 5. 8 von mir. Oje, ja, okay, ja, gut. Das kriegt sogar eine 8. Stefan, kennst du das auch? Das ist unterhaltsam. Ah ja, okay, weil du gerade eine 5 reingeworfen hast, blind. Einfach blind, ja. Ja, und die Barbaren? Kennt das einer von euch beiden vielleicht? Ich kenne es. Erste Staffel ich gesehen? Nicht geguckt. Nee, nicht geguckt, aber ich kenne das Thumbnail in Netflix. Mhm. Ah, ja. Mein Tipp, raufklicken. Barbaren, Staffel 2 oder überhaupt diese ganze Serie. Vielleicht aber besser. Das ist schwer. Das ist halt was völlig anderes. Finde ich aber, ist toll gemacht, hat mich abgeholt, kriegt von mir ja auf jeden Fall eine solide 7. Mhm. Okay, gut, dann haben wir die Filmtipps auch fast durch. Ja. Da würde ich mal ganz kurz übernehmen. Ich habe nämlich auch einen Filmtipp. Zurück zu den Nicht drei Barbaren. Nicht übergeben, bitte. Übernehmen. Ich habe einen Serientipp. Nee, und ich muss ein bisschen länger ausholen. Ich habe ja erzählt, dass ich gelegentlich ziemlich oft in die Bücherzelle greife. Und da hatte ich neulich einen Roman rausgefischt, der heißt The Terminal List von Jack Carr. Und habe so hinten geguckt und dachte, ja, nimmst du mal mit, kannst du mal lesen. Dann habe ich gesehen, dass er relativ gut bewertet ist. Für die Leseratten unter euch, die Plattform Goodreads nutze ich dafür. Da kann man selber seine Lesesachen hinterlegen, loggen, kann gucken, wie andere das bewerten, ganz interessant. Und auf der Rückseite des Buches stand, aufpassen bei der Lektüre, sie hinterlassen Spuren. So, ich habe das Buch mittlerweile durch. Kurz gefasst, ein einsamer Navy Seal schlägt sich durch, ziemlich brutal. Und davon gibt es, habe ich gesehen, eine Amazon Prime Serie mit dem Namen The Terminal List, die Abschlussliste, 8 Folgen. Interessant ist, das Buch ist von 2018, die Serie wurde 2020 gedreht und der einer der Produzenten ist der Chris Pratt, bekannt aus Marvels Guardian of the Galaxy, der dort den Star-Lord spielt. Chris Pratt, genau. Star-Lord, ja, natürlich. Hauptdarsteller und Mitproduzent. So, und jetzt wird es ein bisschen klatschig und tratschig. Jetzt haben wir hier ganz schnell mal das bunte Niveau oder InTouch, wie ihr wollt. Außerdem spielt mit der Bruder seiner Ehefrau, namentlich vielleicht bekannt unter dem Namen Patrick Schwarzenegger. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger ist der Schwager von Chris Pratt und spielt ebenfalls eine kleine, nicht so große Rolle, ich habe die Serie leider noch nicht gesehen, eine Rolle, Donnie. Haltet mal Ausschau nach Donnie, das ist der Sohn von Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und außerdem spielt mit Riley Kirf. Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Keine Ahnung, wofür sie bekannt ist, aber sie ist die Tochter von Lisa Marie Presley, der einzigen Tochter von Elvis Presley. Außerdem, woher kennt ihr Lisa Marie Presley? Los, komm, Stefan, du hast doch bestimmt die Gala. Also Fernsehserie. Und zwar welche Fernsehserie? War das nicht der Denver Clan? So alt ist sie nicht. Ich sag's euch, sie war 2 Jahre lang mit Michael Jackson verheiratet. Ach, oh Gott, so. Ach, na, und Mann. Das ist ja. Sie war 3 Monate mit Nicolas Cage verheiratet. Ja. Danke, Frau Koludewig. Lisa. Für diese Info. Lisa Marie Presley. Genau. Achso, weil ich ja gesagt habe, Filmtipp. Also, ob es ein Filmtipp ist, kann ich leider nicht sagen. Die Kritiken sind wohl sehr, sehr unterschiedlich. Dem Buch nach würde ich da keinen wirklich tiefgehenden oder keine tiefgehende Serie erwarten. Aber bei der IMDb, der International Movie Database, kommt die Serie auf 8 Punkte von 10. Was ordentlich ist. Immerhin. Ja. Trailer fand ich jetzt auch nicht so überzeugend, aber ich würde es mir wahrscheinlich angucken. Ja. Man kann ja immer muss noch jeder für sich selber gucken. Genau. Genau. Und achso, ich habe ja gesagt, das Buch Hinterlässt Spuren wurde angekündigt. Das Ding ist, also es geht da ganz viel um Militärsachen. Ihr glaubt nicht, wie viel Militärzeug ich gegoogelt habe in der letzten Zeit. Also Zielfernrohre, Gewehrtypen. Ich habe ein bisschen Sorgen, ist gefährlich, dass das SEK hier reinstürmt. Und ich bin in dem Zusammenhang auch in einen Rabbit Hole gefallen. Das heißt Sack. Sack, genau, das Sack. Sack. Ich bin in dem Zusammenhang auch in einen Rabbit Hole gefallen, aber dazu vielleicht im späteren Verlauf der Sendung möchte ich jetzt nicht strapazieren an dieser Stelle. Aber es ist mega interessant. Sprecht mich gern drauf an, wenn ihr es wissen wollt. Wenn wir Luft haben, kann ich da nochmal näher drauf eingehen. Gut, so Stefan, wie war ich möchte an der Stelle einwerfen, seit René das Wort Dings kennt, kann er alles erklären. Ja, wer den Podcast zu Ende hört, erfährt wahrscheinlich, was dahinter steckt. Ja, wir sagen nur Outtakes. Ja. Genau, ja, vielen Dank, da haben wir jetzt ja schon das volle Anti-Fußball-WM-Programm Tipp hinter uns, oder? Wie? Nö, also du Stefan. Ja, das kann man sich ja dann demnächst mal anschauen. Jeder von uns zweien hat 20 Minuten und du hast 5. Nutz doch deine 5 Minuten jetzt. Das nenne ich Demokratie, genau. Nein, alles gut, alles das gut. Das heißt natürlich ich wollte Demokratie. Noch nachtragen. Ja, es gehört sich doch so, dass wir auf jeden Fall nochmal an Marks Familie gute Besserungswünsche richten und hoffen, dass alles wieder gut ist. Ihr habt so schnell gesprochen, ich bin gar nicht hinterhergekommen. Und es fiel zwischendurch das Stichwort Spruch. Marc hat irgendwas von einem Spruch gesagt. Und da fiel mir ein, dass ich am Wochenende bei einer Freundin war. Und wir bestellen immer asiatisch und da gibt es Glückskekse dazu. Und da gab es auch einen sehr kuriosen Spruch. Und da wir ja alle des Englischen mächtig sind, würde ich den mal vorlesen. Somebody will lend you a hand this year. So, und das kann jetzt der Marc ja mal übersetzen. Das ist ein sehr armseliges, armloses Zitat. Somebody will lend you a hand this year. Aha, jemand wird dir dieses Jahr unter die Arme greifen. Nein, eine Hand. Sehr gut. Aber die deutsche Übersetzung auf diesem Glückskicks-Spruch war, jemand wird bei Ihnen Hand anlegen dieses Jahr. Ja. Ich glaube, da bin ich mit meiner Übersetzung weiter vorne. Genau. Also, ja, aber ich glaube, Stefans Übersetzung ist dann doch die schönere. Genau, und die lustigere. Okay. René, du hast ja eigentlich noch einen Serientipp, oder? Ja, und zwar Seven vs. Wild. Staffel 2. Seven vs. Wild, genau. Da lutsch mir doch den Eiswürfel rund. Was ist denn das schon wieder für ein Blödsinn? Hast du wieder deine Benimmlehrerin getroffen, Marc? Das ist ganz schnell erklärt. Ganz schnell erklärt. 7 Leute. Ja, unglaublich. 7 Tage, 7 Gegenstände. Also das ist zumindest so die Basis gewesen in der ersten Staffel, die letztes Jahr zur selben Zeit gelaufen ist. Und da wurden 7 Menschen auf einer Insel, nee, an einem einsamen Spot in Schweden ausgesetzt, jeweils jeder für sich. Alles, was sie hatten, waren eben 7 Gegenstände. Einer von denen entschied sich sogar für nur einen einzigen Gegenstand und dann versuchen die da über die Runden zu kommen. Der Sieger hat damals eine 10K schwere Spendenvolumen bekommen, was er dann irgendwie weitergeben konnte. Was? Und ich verstehe kein Wort. Es gab 10 Kilo Geld, also 10.000 Euro Siegesprämie. Ah, 10.000 Euro. Und die durften an einen guten Zweck verteilt werden oder an eine für einen guten Zweck verwendet werden. Finde ich erstmal eine ganz coole Sache. Wo wir auch schon ganz klar bei der Abgrenzung zu Promi-Dschungelcamp? Nee, Dschungelcamp gibt es ja nur als Promi-Variante, ne? Mhm. Ja, ja, was sich da eben so Promi schimpft, da. Z-Promis. Ja, C-Promis, D-Promis. Wenn wir schon mal den Vergleich anstellen, sagen wir mal so, das eine ist richtiger Dschungel gefühlt, das andere ist ein Studiogelände mit Dschungelkulisse. Und die Einschaltquoten fand ich sehr interessant. Die letzte Staffel von Seven vs. Wild hat pro Folge ungefähr 4 Millionen Aufrufe auf YouTube, muss man dazu sagen. Das Dschungelcamp, Stefan, kennst du die Quoten? Durchwachsen. Sag einfach nein. 4,3 Millionen sind die Quoten bei einer Dschungelcamp-Folge im Schnitt. Also man merkt, das Internet holt auf. Der Unterschied zum terrestrischen TV ist zumindest an der Stelle ziemlich dünn. Genau, die neue Staffel, ich glaube die zweite Folge, hat schon 8 Millionen Aufrufe. Also Stand von voriger Woche, was unglaublich ist. Also zumindest nach meinem Dafürhalten. Ja, und ich kann es einfach nur empfehlen. Hm. Also ich finde es super unterhaltsam. Kurz zu den Leuten vielleicht, die da drin sind. Da kennt man eventuell, wenn man das Thema Seven vs. Wild verfolgt, den Fritz Meinecke. Und vielleicht kennen die Jüngeren unter euch Knossi, Sven Knossalla, bekannt aus dem Anglercamp mit Sido zum Beispiel. Ich glaube, für die, die Twitch schauen, ja, der macht da einiges an Twitch-Streams, auch nicht unerfolgreich, soweit man hört. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht kann Stefan, unsere TV-Experte, da aushelfen. Hat der nicht auch eine Fernsehshow gehabt? Eine Late-Night-Show bei RTL. Und da merkt man, glaube ich, dass Late-Night ein schlechter Sendeplatz ist. Weil ich kenne ihn nicht. Ja, aber ich kenne ihn und ich fand die Late-Night-Show cool, hat aber nicht überlebt. Er ist halt kein Harald Schmidt. Ja, da kommt keiner an. Aber ich finde ihn auch durchaus witzig. Echt? Also ich finde, mich überzeugt er gar nicht. Jetzt in der in Seven vs. Wild, muss ich sagen, da sind schon Anflüge von Sympathie da. Auf seiner Seite, mir gegenüber. Mhm. Nein. Oder nein, ist es schon, nur Mitleid, also, René? Ja. Von meiner Seite an. Nee, er kommt sehr authentisch rüber, also muss man schon sagen. Er kommt sehr authentisch rüber. Wollt, ich kann nicht mehr. Hat nicht irgendjemand Feuerzeug für mich? Wie soll ich denn die Nacht überleben? Ein Insider. Okay. Also Marc guckt es auch. Ja, was? Ich meine schon. Also wenn ihr es schauen wollt, jeden Mittwoch und jeden Samstag um 18 Uhr in aller Regel erscheint die Sendung auf YouTube. Hinzu kommen Behind-the-Scenes-Videos, Reaction-Videos von den Teilnehmern selber. Für die Geschlechterverteilung ist dieses Jahr auch gesorgt. Das sind zwei Frauen mit von der Partie. Und dann, man kann sich ausrechnen, der Rest, die 5 Mann sind Männer. Kann genau. Man sich ausrechnen. Genau. Das ist jetzt aber auch in der heutigen Zeit ganz schön gewagt, ne? Wenn zwei Frauen dabei sind, dass der Rest Männer sind. Das ist Es wurde sogar diskutiert, ob Tampons, die man nimmt, mit einem Gegenstände sind, ob die mit in die Gegenstandsliste kommen. Selbstverständlich. Ja. Ja. Was übrigens sehr erschreckend ist. Ist ja nicht gegenstandslos. Ich möchte an der Stelle sehr gern schon spoilern, aber sagen wir so, wie nennt man sie, Bewohner oder Ausgesetzten, brauchten kein Schuhwerk eigentlich mitnehmen, weil der Strand liegt voll mit Flipflops. Du kannst dir das nicht vorstellen, aber es ist wirklich ein Grund mehr, das zu gucken. Man hat teilweise das Gefühl, dass sie auf einer Mülldeponie aufzeichnen, statt auf einer einsamen Insel. Und das ist, ach so, vielleicht noch zur Location. Ich meine, die sich damit beschäftigen, da brauchen wir nichts zu sagen. Die Informationen, die sind schon durchgekaut in den letzten Wochen, aber sie befinden sich in Panama auf der Insel San José. Und diese Insel wurde eigens für die Produktion komplett gemietet. Und an der Stelle nochmal riesen Respekt an die Produzenten, was die da auf die Beine gestellt haben. Es steckt kein Fernsehsender dahinter. Hm. Und sofern ich gehört habe, soll D-Max auch schon abgesagt haben. Also die waren nicht interessiert daran, dieses Format mitzutragen. Genau. Naja, also klare Kaufempfehlung. Ja. Ja, klare Kaufempfehlung. Okay, liebe Leute da draußen, wenn wir das Thema schon erschöpfend behandelt haben, und das hört sich ganz danach an, müssen wir jetzt aus organisatorischen Gründen darauf hinweisen, dass wir gleich eine kleine Pause machen, weil... Wie immer. Wir sehen uns im Gegensatz zu euch nämlich alle gegenseitig in einem Google Meet und das läuft immer nach einer Stunde ab. Wir hatten etwas technische Probleme am Anfang, mit denen wir euch nicht belästigen wollen. Jedenfalls ist unsere Stunde hier gleich, obwohl wir erst 20 Minuten aufgenommen haben, ist bald rum. Deswegen werden wir das hier nochmal neu starten und in der Zwischenzeit hört ihr, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedbackformular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Liebe Leute, vielen Dank für eure Geduld da draußen. Da sind wir auch schon wieder. Oh, der Marc hat aber eine weitere Stunde uns bei Google erkauft. Und Marc hat heute richtig Zug drauf. Ja. Ja, jetzt wollen wir ins Bett. Warum auch nicht? Ist das eigentlich dein Schlafanzug, Marc, den du da anhast? Ich höre was, aber ich sehe keinen. Das ist doch besser so. Das erinnert mich an eine deutliche Antwort. An eine Frage neulich in der Kneipe. Sind Sie Brillenträger? Nein, die Druckstellen an meinem Kopf sind vom Bierglas. Lustig, oder? Oh. Lustig. So, der erste Witz ist weg. Genau. Bevor wir jetzt an das Witzbattle kommt noch. Bevor wir jetzt zum nächsten großen Thema kommen, wollte ich euch eigentlich fragen, ob ihr, ob meiner Berichte in den letzten Folgen vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert seid für dieses Thema Twitter und Elon Musk. Wisst ihr, was da total passiert ist? Nein, ich werde jeden Morgen wach und frage mich, was gibt's Neues? Ja. Und dann erreiche ich dich nicht. Marc, leg los. Was gibt's Neues bei Twitter? Ja, ich möchte die Frage noch an Stefan leiten. Irgendwie. Hast du da Stefan, was gibt's Neues bei Twitter? Ja, ein bisschen was habe ich schon mitbekommen. Man sieht ja auch leichte Veränderungen bei Twitter. Da ging es ja jetzt auch um diese, diesen Echtheitshaken irgendwie. Und wie hieß das? Was steht da jetzt immer drunter? Nicht original, sondern authentifiziert, zertifiziert, echt. Ja, steht da jetzt immer irgendein Wort drunter, aber irgendwie, ja, da bewegt sich einiges, aber so richtig klappt es nicht, weil es diverse Fake-Accounts gibt mittlerweile, sodass die neuen Funktionen nicht ausgeliefert werden. Die Sache mit den Haken, das hat man irgendwie schon so mitgekriegt, genau. Also Elon Musk wollte da irgendwie einen neuen Haken einführen oder einen zweiten Haken einführen, etc. Es geht darum, irgendwie, dass er sich das bezahlen lassen, dass er sich bezahlen lassen will, wenn die Leute sich da authentifizieren, sondern nach dem Motto, ich bin wirklich der echte Donald Trump oder sonst irgendwer. Ah ja, da hatten wir letztes Mal schon drüber berichtet. Aber jetzt der neueste Haken. Heißer Scheiß ist ja, dass Elon Musk über Twitter irgendwie etwas behauptet hat und da ging es um technische Interna bei Twitter, also irgendwie so etwas programmiertechnisch, sagen wir mal, ja. Und dann war dann ein verantwortlicher Mitarbeiter und der hat dann einfach direkt irgendwie zurückgetwittert und hat dann, also wie gesagt, öffentlich. Und hat dann gesagt, ja, nee, also entschuldige bitte, aber das ist einfach nicht richtig, was du da sagst. Das ist einfach Blödsinn. Also er hat Elon Musk sozusagen vor versammelter Mannschaft, vor allen Twitter-Usern quasi bloßgestellt. Nee, eigentlich nicht. Er hat eigentlich nur die Falschaussage korrigiert. Und was passiert? Richtig, er wird natürlich sofort gefeuert. Ein anderer meinte, ich wollte sagen, ein Ex-Mitarbeiter. Ja, ganz genau. Ein anderer hat direkt auch Musk angesprochen und gesagt, irgendwie er hätte echt keine Ahnung, worüber er da reden würde, bezogen auf diese technischen Interna. Paff, auch gleich weg. Naja, und ansonsten können wir noch zu Twitter sagen, die Werbeeinnahmen brechen weg. Ich glaube, das hatten wir erwähnt. Allerdings kommt jetzt SpaceX, eine andere Firma von Elon Musk, die hier zum Mars fliegen will. Die kauft jetzt Werbeplätze bei Twitter, um also von hinten durch die Brust ins Auge so Stützungskäufe, glaube ich, nennt man das. Versuchen sie da wieder ein bisschen Geld reinzupumpen. Man hört mittlerweile aus der einen oder anderen Rechnung, dass technische Probleme, die auftreten, bei jedem Internetkonzern immer wieder mal, klar. Und diese technischen Probleme werden bei Twitter nicht mehr so zeitnah behoben wie sonst. Das ist auch kein Wunder, weil die von den einst 7.500 Mitarbeitern, die Twitter einst hatte, wurde mittlerweile die halbe Belegschaft entlassen. 50% der Mitarbeiter, paff, weg. Tja. Ist ja nicht so ein solides Arbeitsumfeld. Ach, übrigens, da möchte ich mir auch gleich meine Kündigung abholen bei Elon Musk. Und zwar als ehrenamtlicher Marketing-Mitarbeiter liefere ich hier mal einen Slogan, der ab demnächst gern kostenfrei genutzt werden darf. Für 20 Euro im Monat kannst du sein, wer du willst. So, bitte. Und das war, glaube ich, dann auch meine Kündigung. Doll. Lass uns T-Shirts drucken, wo das draufsteht, mit einem Twitter-Logo oder genau, einem Twitter-nachempfundenen Logo. Künstlerische Freiheit, dann geht das. Mit dem, ganz wichtig, mit dem blauen Haken oder was guckt man da? So ein blaues Dollarzeichen wahrscheinlich. Blaues Auge. Ne? So ein kleines, rundes, blaues Dollarzeichen. Blaues Auge, ist auch nicht schlecht. Sehr schön, sehr schön. Oh, ja, vorsichtig, vorsichtig. Elon Musk ist nicht weit von uns entfernt. Oder richtig. Wurde in Grünheide schon alles dicht gemacht? Oh, in Grünheide, mein Gott, das ist ja der nächste Aufreger. In Grünheide, da wurde vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass da sogenannte Gefahrenstoffe, früher hat man gesagt, Giftstoffe sind irgendwo ausgetreten, in die Landschaft irgendwie gelaufen oder sonst irgendwie. Es ist natürlich Mühlen auf, wie sagt man, Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, naja, den Elon Musk, den muss man da ganz genau beobachten, vor allen Dingen auch seine Pläne da mit Grünheide, weil die große Halle oder Hallen, die er da bisher gebaut hat, war ja nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, es ragt nur ein Siebtel aus der Erde. Nein, nicht wirklich, aber die sind ja schon wieder am Roden und neu weiterbauen. Also wird von ein Riesending. Aber okay. Läuft bei ihm. Ja, mehr oder weniger. Die Politik guckt sich das alles da sehr genau an, was da bei Twitter passiert. Da hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es einige gibt, die Twitter irgendwie schon in den Rücken kehren und sich dem, wie heißt das, Fediverse, also diesen Mastodon, dieser Open-Source-Alternative irgendwie zuwenden. Da ist der neueste Stand. Mastodon bleibt nach wie vor ein Statement und ist bei weitem noch keine Alternative zu Twitter. Das steht und fällt eben mit den Besuchern dieser Plattform. Und ich habe hier noch so ein paar andere Details, aber damit will ich euch eigentlich weiter gar nicht langweilen. Weiter im Text und zurück ins Studio zu Stefan. Ja, vielen Dank, Außenreporter Marc. In dem Zusammenhang, apropos Alternativen, kennt ihr noch Clubhouse? Ja. Wollte ich auch mal reingucken, habe ich schon installiert, muss ich mal raufklicken. Hat sich nie durchgesetzt. Nee, nicht wirklich. So ist das. Gott sei Dank. No? Also ich glaube, das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist der Schlagabtausch zwischen Arafat Abu-Chaka und seinem Lieblingsfreund von der Bild-Zeitung. Ich habe seinen Namen voll vergessen. Okay. Die haben sich tatsächlich bei Clubhouse öffentlich miteinander unterhalten und man konnte zuhören. Okay. Mhm. Und wer hat gewonnen? Naja. Na, Axel Schulz. Ich mal sagen. Also wieso? Okay. Jeder gibt sein Bestes von Axel sich. Axel Schulz, und, genau. Bei wem gehen die Sterne aus? Ah, apropos. Na, was für ein Übergang. Wir schalten nach Berlin. Stefan, was gibt's Neues in Berlin? Ja, hallo, ich stehe hier direkt auf dem U-Bahnhof Museumsinsel. Die Sterne sind aus. Lüge, ich bin heute vorbeigefahren. Ich fahre morgen wieder vorbei, ich guck mal nach. Na, ich weiß gar nicht, also für euch, liebe Hörer und Hörerinnen, der Bahnhof Museumsinsel ist ja noch nicht lange da und ist ein mega Kunstprojekt mit dem Sternenhimmel. Ihr erinnert euch, noch gar nicht so lange her, wo er eröffnet wurde. Und neulich gab es die Meldung, dass die BVG den Sternenhimmel abschaltet, um Strom zu sparen. Aber anscheinend ist das noch nicht passiert, oder René? Doch. Ist schon also, aus. Ich möchte behaupten, es war aus und ist jetzt wieder an. Ach so, das werde ich dann morgen mal kontrollieren, weil ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre ja auch täglich da lang und ich habe es tatsächlich auch wahrgenommen, dass das Licht aus ist. Ich fand es ein bisschen schade, weil es wirklich ein wunderschöner Bahnhof ist. Mhm. Wer das nicht glaubt, kann sich in unserer Podcast-Folge Nummer XYZ, ich weiß es nicht, selbst davon ein Bild machen. Zumindest schwärmen wir an der Stelle von diesem Bahnhof. Da haben wir nämlich auch schon eine Folge aufgezeichnet. Genau, aber es ist doch realistisch, weil die Sterne sind ja auch nicht jede Nacht da. Oh. Ja, keine Ahnung, muss man mal verfolgen, was jetzt da der aktuelle Stand ist, aber es geht um Strom sparen. Mit eigenen Augen habe ich gesehen, dass es aus und jetzt wieder an war. Okay. Vielleicht Wartungsarbeiten, Strom sparen. Es gab ja richtig eine Meldung dazu. Ja. Aber apropos, was Positives in dem Sinne, auch ein eine Verbindung zur U-Bahn. Wir hatten ja neulich darüber berichtet, dass es gerade diesen Test gibt, dezente Musik auf U-Bahnhöfen abzuspielen. Läuft und ganz läuft auch nicht immer, auch so ein Ding. Unter der Woche, morgens, ja, aber am Wochenende nicht. Sagen wir es mal so, die BVG hat jetzt den Test ausgewertet und dieser war erfolgreich und deswegen geht es jetzt weiter. Und weiterhin wird dann klassische Musik und Lounge-Klänge vom Klassikradio auf den folgenden 4 U-Bahnhöfen unter den Linden, Strausberger Platz, Südstern und Moritzplatz gespielt. Ich find's angenehm. Ich kenn's von unter den Linden und ich find es okay. Ich glaube, auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, in der sogar ein Audiobeispiel läuft. Ja, genau. Irrischen Wurm. So ist das. Unter den vielen. Welche Folgen das jeweils sind? Ja, genau. Die könnt ihr in den Shownotes, wenn wir darauf verlinken. Unter der Webadresse, sagst du nochmal, Stefan? Berlin-podcast.de natürlich, ohne www. Ihr könnt auch www eingeben, ist egal. Ja, könnt ihr euch aber auch sparen. Ist ein Freiland. Man soll ja sparen, spart euch irgendwie. Gib weniger Tastenschläge. Gib doch ein www, wenn du willst. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Buah. Genau. Gut. Noch was zur BVG. Ja. Neue Fahrzeuge sind im Anmarsch. Ja. Du meinst, weniger Türen, mehr Sitzplätze. Nein. Weniger. Ja, das musst du aber konkretisieren, René. Genauso viele Türen, nein, weniger Fenster. Weil du brauchst mehr Displayplatz. Fake News. Ich habe ganz genau Infos. Habe die Informationen von dem Stadler-Chef. Nein, natürlich nicht vom Stadler-Chef. Ich habe sie mir selber herausgesucht. Ja. Statt 6 Türen gibt es nur noch 4 Türen pro Wagen. Genau. Und es gibt pro Wagen 2 Sitzplätze mehr. Ja, aber du redest natürlich vom Kleinprofil, von der schmalen U-Bahn. Von der JK. Richtig. Ja, gut. Großprofil ist demnächst ohne Türen. Da steigt man vorne oder hinten. Übers Dach, ja. Übers Dach, genau. Nein. Keine Türen, keine Fenster. Und 2 Reihen Sitze übereinander. Das ist ja auch keine Neuigkeit, weil letztendlich fährt ja schon eine U-Bahn mit nur 4 Türen. Na? Genau, die alte DDR-U-Bahn. Richtig. Typ Gisela. Ach so, warte mal. Ist das eine dieser ältesten Wagen von 1964, die noch im Einsatz sind? Die so voll laut sind. Ja. Genau, die werden nämlich jetzt alle nach und nach ausgemustert. Dicke, richtig, fette Bestellung. Bei Stadler arbeiten lohnt sich jetzt, glaube ich, bald. 1500 Wagen wurden bestellt, habe ich gelesen. Ja. Wobei die Flotte nicht mal 1500 Fahrzeuge umfasst im Moment. Bisher. Ja, aber Berlin wächst und die Takte sollen dichter werden. Ne? Wie gesagt, es gibt fürs Kleinprofil und fürs Großprofil neue Bahnen und das Großprofil bleibt so, wie es ist. Dort gibt es weiterhin 6 Türen. Ah ja. Ist ja mehr Platz. Und ab wann können wir denn mit der neuen U-Bahn fahren? Also der erste Testzug soll wohl im Frühjahr an die BVG gehen und im Herbst könnte es sein, nächsten Jahres, also 2023 Herbst, dass dort zum ersten Mal mit Fahrgästen gefahren wird. Wir gucken mal. Und eine ganz dicke Neuerung gibt es ja noch, unabhängig von Türen, Fenstern und Sitzen. Der Bezug der Sitze. Ja. Die Züge werden das neue Muster haben, das den Namen trägt. Muster der Vielfalt. Richtig. Und bei diesem Muster ist es sehr interessant, wenn man sich das mal ganz nah anguckt, dann sieht man da lauter kleine Männchen, die diese Vielfalt repräsentieren sollen. Ja. Es ist ein sehr farbenfrohes Muster. Und im Bahnhof Alexanderplatz, also in der Zwischenetage, irgendwas zwischen U- und S-Bahn dann quasi, kann man so ein Muster sich mal ansehen und es ist wohl sogar für blinde Leute ertastbar. Mhm. Ich kann euch leider nicht genau sagen, wo das ist, weil dieser Bahnhof ist ein einziges Labyrinth. Am besten ihr verlauft euch einfach mal einen Tag dort, vielleicht kommt ihr zufällig dran vorbei. Ansonsten kann ich euch empfehlen, ihr geht einfach in den BVG-Shop, der auch am U-Bahnhof Alexanderplatz ist. Den findet ihr, wenn ihr die U5-Treppe hochgeht oder die U2-Treppe runter, ist das richtig? Nee, wenn ihr die U5-Treppe hochlauft, findet ihr irgendwo in diesem Labyrinth den BVG-Shop und dort könnt ihr nämlich Klamotten kaufen, die das Muster der Vielfalt bereits tragen. Ja. Genau. BVG-Merchandise. Ich habe mein Wohnzimmersofa auch damit bestückt. Natürlich hast du das. Oder Unterwäsche in dem Muster? Alles, kannst alles. Ja, also wie gesagt, das ist das neue Muster und das wird natürlich nach und nach auch in allen S-Bahn wollte ich schon sagen, nein, in allen Bussen und Straßenbahnen natürlich auch folgen, dauert aber noch ein bisschen. Ja, ja, an der Stelle übrigens noch eine Information an den Webmaster der BVG, der hoffentlich zuhört. Auf einem mobilen Endgerät ist das, sind sämtliche Akkordeons, also Seitenelemente, die man aufklappen kann, nicht nutzbar. Da klappt nichts auf. Bitte einfach nochmal kurz angucken. Könnte eine möglicherweise ein JavaScript-Fehler sein, konnte nicht in die Konsole gucken, vielleicht ist auch ein CSS-Fehler. Da müsste was getan werden. Ansonsten durchrufen, wir kümmern uns. Ja, was machst du, wenn die BVG uns gar nicht hört? Ausgeschlossen. Ah. Dann stellst du dich morgen vor dem BVG-Shop oder vor einem BVG-Schalter mit einem Lautsprecher und spielst den diese Stelle des Podcasts vor. Kann ich machen. Ey, ich wette, dass doch mindestens ein Busfahrer zuhört. Ja, auf jeden Fall. Und wenn der das seinem Chef sagt, der das seinem Chef sagt, dann kann man das nach oben kommunizieren und dann von oben wieder in die richtige Richtung runter kommunizieren. Ich konnte dem gerade nicht folgen, René. Aber ist egal. Vielleicht konnte dir es ja. Oder Marc, konntest du folgen? Entschuldigung, Marc. Musstet ihr mich jetzt wecken? Ja, ich merke. Wach werden. Weiter geht's. Okay, dann, wie sieht's aus? Wir haben ja vorhin schon über Funk und Fernsehen und Medien gesprochen. Ich hatte ich wollte ein bisschen Frust ablassen. Ja, hau raus. Und zwar geht's kotz dich richtig Musik aus, Apps. Dafür sind wir doch da. Um Musik-Apps. Ich sage nur Amazon Music. Ich dachte, ja, das wäre ein Dienst und keine App. Ist das das, wofür die gerade so Werbung machen, dass alle Prime-Kunden irgendwie Amazon Music bekommen? Irgendwie das Geschenk vor dem Black Friday? Naja, pass auf. Also die Amazon hat ja wenn du dieses Amazon Prime hast, hast du halt die Video-App und die Musik-App. Aber es gibt auch noch die Amazon Music Unlimited. Das ist sozusagen das Premium-Musikpaket. Und so weit, so gut. Bis jetzt war ich super zufrieden mit der App. Hat mir gereicht mit dem normalen Prime-Abo. Konnte meine Musik auswählen, meine Playlisten, konnte die Musik speichern. Alles super. Und jetzt ist es so, dass Amazon gesagt hat, naja, pass auf, wenn wir haben jetzt natürlich noch mehr Songs, Millionen neue Songs. Und wenn du wenn ich zum Beispiel einen favorisierten Song von mir abspielen will, dann spielt er den gar nicht ab, sondern er sagt mir, wir spielen jetzt mal ähnliche Songs dazu. Und das ist ganz neu, ist ein neues Feature. Das ist kein Feature, gleichzeitig das ist ein Bug. Das ist von Amazon so gewünscht anscheinend, weil dann immer der Hinweis kommt, wenn ich diesen Song hören will, direkt, dann soll ich doch dieses teure Premium-Abo abonnieren. Es sind Leute schon für deutlich weniger weggesperrt worden. Also das erschließt mich, also das ist ja ein Marketing-Debakel. Ja. Und es gab auch von Teltarif zum Beispiel einen Bericht dazu und gleich so mit der Überschrift, Amazon muss wohl sparen. Ne? Also man bietet zwar jetzt rund 100 Millionen Songs und bis jetzt war die Auswahl auf 2 Millionen Songs begrenzt. Ne? Und das Feature nennt sich Zufallswiedergabe. Das heißt, du kannst deine Musik wählen, aber der spielt dir was anderes vor. Das halte ich nicht für ein Feature, das halte ich für Blödsinn. Man spielt ja da ganz eindeutig mit der Enttäuschung des Konsumenten, würde ich mal behaupten. Ja, so sieht's aus. Ne? Das ist wie ein Pferd, dem man die Möhre vors Gesicht hält und erwartet, dass es losläuft. Und dann eine Gurke reinstopft. Genau. Also ich lese mal hier einen Satz vor. Als Nutzer des im Prime-Abonnement inkludierten Musikstreaming-Dienstes fragt man sich, was sich Amazon mit der erzwungenen Zufallswiedergabe eigentlich gedacht hat. Inkludiert. Ist der Internetkonzern wirklich so ein Kulturbanause? Es hätte auch eine andere Möglichkeit gegeben, wie wir im Editorial zum zerstörten Prime-Music-Dienst aufzeigen. Editorial. Du meintest Editorial. Wahrscheinlich inkludiert. Editorial. Ja. Ja, es ist, ich fand es interessant, dass da schon einige Webseiten drauf anspringen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich beobachte das nicht. Noch ein bisschen. Aber ansonsten, also ich vermute, man rudert da bald in die andere Richtung. Ja, das ist also. Weil Kann keine ja nicht Frage sein, wenn ich irgendwie hier Lyriker Herzbuben abspielen will, dass er mir Helene Fischer spielt. Ich hoffe nicht, dass Amazon das auch bei seinen anderen Algorithmen einspielt und wenn du, keine Ahnung, eine CD bestellst, ein Buch bekommst. Ganz genau. Das ist doch der nächste logische Schritt. Buch. Wenn du kein Prime-Kunde bist. Buch, genau. Ja, okay. Also sie wollten das und das Buch haben. Wir haben ihnen jetzt eine Packung Bananen geschenkt. Hätten sie ein Prime-Abo, hätten wir ihnen das richtig gestellt. Das nennen wir Zufallszustellung. Aber übrigens, inkludiert. Seid ihr bei Amazon Prime-Kunde? Ja. Dann wisst ihr gar nicht, wie es ist, nicht Prime-Kunde zu sein. Und es ist nicht ganz so schön, weil du wirst gegängelt bis zum geht nicht mehr. Aha. Du hast, wenn du sagst, zur Kasse gehen, wird dir dein Warenkorb angezeigt. Und wenn du sagst, dann abschließen, dann kommt so ein Störerfenster, wo dann drin steht, ob man nicht Prime haben will. Der Button ist natürlich in der Primärfarbe hervorgehoben, dass du ihn als Hauptaktion identifizierst. Ganz Call klein to action. Und nicht so gut sichtbar ist die Information, ohne das ohne schnelle Lieferung bestellen, ne? Ja. Und dann, wenn du im nächsten Schritt kommt, nochmal der Hinweis, Amazon versucht mir jetzt schon seit Wochen einzureden, dass für mich dieses Studentenabo doch ganz cool wäre. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen, dass ich ein Student sein soll. Ja, weil du Sachen bestellst, wo sie ermittelt haben, du könntest Student sein. Genau. Ja, aber sie können auch einfach mein Geburtsdatum gucken, vielleicht stellen sie dann fest, dass in meinem Alter ein Studium nicht mehr viel Sinn macht. Vielleicht hast du so viel Studentenfutter bestellt. Ja, keine Ahnung. Boah, Füße hoch, der kommt flach. Aber er war inkludiert. Übrigens, ich habe schon mal erotische Literatur bestellt als Geschenk und kriegst du ja zwangsläufig die Sachen vorgeschlagen, die in die Richtung gehen auch. Und da hatte ich einen Kollegen mal gefragt, wie ich damit umgehen soll. Und da sagte er, es gibt wohl die Funktion, dass man sagen kann, man hat es für einen Freund bestellt. Ja. Der Trick funktioniert seit 30 Jahren nicht mehr. Ja, genau. Gut, aber ich kriege auch keine erotische Werbung mehr. Also Amazon hat begriffen, dass meine Prioritäten offenbar mittlerweile woanders liegen. Die haben es nicht begriffen, die haben aufgegeben. Genau, ne? Weil die müssen ja wohl sparen, haben wir ja gerade mitgekriegt. Ja, deswegen an euch mal die Frage, was nutzt ihr denn für Musik-Apps? Ich kann es kurz machen, ich benutze keine, weil ich eigentlich gar keine Musik höre und wenn, dann greife ich gern auf Spotify zurück. Ja. Mark? Ich höre Spotify, allerdings höre ich dort keine Musik, sondern ausschließlich Podcasts. Mhm. Und auch sonst, also ich habe ja wie gesagt so ein Prime-Abo und hätte also die Möglichkeit Amazon Music zu benutzen, aber ich bin da ganz klassisch unterwegs, sprich ich kauf mir meine Musik im Internet. Also von klassischen Tonträgern wie einer CD oder einer LP, also Vinyl. Davon bin ich weg. Aber ich kaufe mir meine Musik im Internet und lade mir die direkt auf meine Geräte runter. Weil dann weiß ich, wo sie sind und dann kann ich jederzeit darauf zugreifen, ohne Datenvolumen irgendwie zu verbraten. Ja. Ja. Okay. Und damit fahre ich gut. Und ich freue mich auf den nächsten Winamp-Player. Das ist also ein uralt Ding, das ist auch schon locker 30 Jahre auf dem Buckel, genau, so ein Klassiker. Winamp, das war der Medien- und Musikspieler unter Windows und der ist dann im Laufe der Jahre einfach ja immer weiter eingeschlafen und wurde nicht mehr weiterentwickelt. Und jetzt tatsächlich hat irgendjemand die Rechte daran erworben oder die Firma selber, die ursprüngliche, bastelt jetzt an dem Code wieder rum und lässt das ganze Zeug demnächst irgendwie neu aufleben. Und das wird dann nicht nur für Windows, sondern auch für andere Plattformen erscheinen. Und ich bin schon ganz gespannt, weil das geht bei mir dann nicht nur um Nostalgie, sondern der hatte einfach auch einen wundervollen Funktionsumfang und eine komplette packte Darstellung und beides zusammen in meinem Paket würde ich mir wieder sehr wünschen für die Zukunft. Sag nochmal den Namen bitte. Winamp. Winamp. Genau, auch bekannt für das tolle Feature, dass man ihn individuell gestalten konnte. Genau. Da gab es nämlich so Sachen, die wir heute dem Neomorphismus zuordnen würden. Das heißt, eine sehr plastische Darstellung der Oberfläche im Look eines Radios, eines 90er Jahre Rekorders oder was auch immer. Ja, ich fand ihn auch geil. Genau. Sehr schön zu individualisieren. Und liebe Zuhörer, ihr wisst ja, ihr könnt unseren Podcast auch bei archive.org abrufen. Und dort gibt es mittlerweile eine alternative Ansicht, nämlich die Winamp-Ansicht. Ui, wusste ich gar nicht. Ja. Also Marc kriegt gerade einen Orgasmus. Ja, ey, es ist so gut, dass Stefan, ich diesen Podcast nur mit Stift und Zettel mache. Ja, man muss. Der Stefan, der lässt so eine Information, die wichtigen Informationen werden immer so in einem Nebensatz fallen gelassen. Die wichtigen Sachen behältst du immer für dich. So, das werde ich Ihnen nicht sagen. Nur ich möchte die tolle neue Winamp an sich bei Archive Org haben. Ja, hab ich. Weil eigentlich machen wir es ja so, wir schreiben alle Informationen, die wir in den Podcast packen wollen, in ein Dokument und dann greift jeder schnell zu und nimmt sich das Beste raus. Genau, und da ist das Dokument leer. Und dann wunderst du dich, Stefan, warum du nichts davon wusstest, dass wir heute irgendwelche Filmtipps von uns geben. Die hättest du uns ja vor der Nase weggeschnappt. Ich sag's dir, ne? Genau, ergänzen wollte ich noch zu dem Musikthema. Marc hat's ja auch schon angedeutet. Letztendlich sind Musik-Apps mittlerweile kombiniert. Das ist immer Musik und Podcast. Also haben, glaube ich, alle mittlerweile, ne? Aha. Ja, wahrscheinlich. Aber, Wenn ihr uns hört, gerne abonnieren, bei Spotify ein Like da lassen. Das hilft uns natürlich ungemein. Genau. Ja, was auch was helfen würde, wenn ihr ein bisschen Geld überweist. Ja, aber die wissen ja nicht, wohin. Ja, das muss jetzt nicht sein. Meine Kontonummer steht in den Shownotes. Ah ja, okay. Wir sind völlig kostenlos für euch da. Diese Therapie kostet euch genau 0, nichts. Apropos Therapie. Es wird Zeit für den Druffi-Spruch des Tages. Ja. Die folgende Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Nichtsdestoweniger kommt hier der Druffi-Spruch des Tages. Alle schnupfen, aber keiner krank. Ja, sehr gut. Der hat mir auch wieder gefallen. So, und während ihr noch darüber nachdenkt, was mein Klingelton über mich aussagt, also jeder sollte das für sich selber mal irgendwie in Erfahrung bringen. Genau, weil früher war das mit den Klingeltönen ja ein Mörderthema. Man erinnert sich noch irgendwie Jamba-Monatspaket, irgendwie abgeschlossen. Das ist ja alles lange her und man fragt sich immer, mein Gott, irgendwie heutzutage haben nicht irgendwie fast alle denselben Klingelton oder es gibt eben nur so eine begrenzte Auswahl und keiner macht sich mehr die Mühe, sein Telefon diesbezüglich zu individualisieren. Aber das Thema wollte ich hier gar nicht aufmachen. Das ist etwas quasi meine Hausaufgabe von mir an euch, an René und Stefan. Und dachte mir, während ihr noch darüber nachdenkt, was ich jetzt eigentlich mit euch vorhabe, bereite ich mich schon mal darauf vor, euch mit ein paar weiteren Fragen zu löchern. Ein kleines Follow-up zum Thema Ent oder Weder. Ja. Okay, ich bin gespannt, was du mit uns vorhast. Ja. Das Marc wird ganz viele Fragen. Ich habe natürlich sehr viele Fragen, auch an euch. Heute geht es um das Thema, also unter anderem, aber ich glaube, wir beschränken uns darauf. Heute geht es um das Thema Geschenke. Und die erste, hoffentlich möglichst einfache Frage lautet an euch beide: Schenkst du gerne? Ja, dann würde ich mal aufgreifen und als erstes vorlegen, weil für mich ist es nicht allzu schwer. Ich habe diese Woche bestimmt schon 3-mal geschenkt. Ja, gut, du hast es getan, aber also doch, natürlich habe ich eine Motivation gehabt, aber ja. Also du hast Freude daran, Leute zu beschenken. Ich möchte die eine Sache möchte ich vielleicht als Anregung von mir geben. Und zwar habe ich für eine Person Geld zur Seite gelegt. Geld. Über das letzte halbe Jahr. Ja, mal, es gibt ja, wenn man mit Personen zu tun hat, manchmal so Abrechnungsmodalitäten, die zu tätigen sind. Und da habe ich dann eben gut gewirtschaftet und ein bisschen was zur Seite gelegt. Ja, und es passte wie die Faust aufs Auge. Letzte Woche kam der Wunsch auf, wegen Weihnachten, ich würde eigentlich gern das, aber das ist ganz schön teuer. Und dann habe ich gesagt, das Geld ist da. Tada. Und dann wurde es am nächsten Tag gekauft. Ja. Mhm. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Okay. Du hast also sehr viel Freude daran, Leute zu beschenken. Und ich frage natürlich aus dem Grund, also ich möchte die Frage ein bisschen weiter aufmachen, weil der eine oder andere hat vielleicht eine andere Meinung dazu, weil er sagt, im Prinzip beschenke ich schon ganz gerne Leute, aber ich habe manchmal so meine Probleme damit. Ich weiß nicht, was ich demjenigen schenken soll. Ich habe überhaupt keine Idee. Das könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen. Wie sind eure Erfahrungen diesbezüglich? Vielleicht an Stefan mal. Also ich helfe Stefan kurz auf die Sprünge. Wir waren neulich zusammen unterwegs und da hat bei dir auch der Schenkmodus sich eingeschaltet. Ja. Und du hast, ich will ja nicht so viel aus deinem Privatleben erzählen. Deswegen, doch, darum sind wir hier. Auf jeden Fall sagte Stefan, oh, ich habe ein Geschenk für jemanden. Genau, und zwar eine Blume. Richtig? Das meinst du doch. Ja, richtig. Ja, genau. Und die habe ich auch am Wochenende verschenkt und die kam sehr, sehr, sehr gut an. Mehr muss man dazu nicht sagen. Nein, ich stand bis zum Knie im Rosenbeet und Stefan sagte, genau, oh, ne? Lass eurer Fantasie freien Lauf. 1, 2, 3, 4, 5, ich kann viele Leute beschenken. Ja, also ich schenke auch sehr gerne, bin auch so ein Typ, wenn ich irgendwo hinfahre, jemand besuche, kleines Mitbringsel ist ja auch eine Art Geschenk, ne? Ein Besuchsbesen. Richtig. Ein Besuchsbesen, genau, das hatten wir ja auch mal, genau. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist halt so eine Geste und für mich eigentlich auch selbstverständlich. Aber umgekehrt will ich nichts haben, wenn mich jemand besucht. Da kommen ja, wir ja. Wo liegt denn die Herausforderung bei den Geschenken? Ja. Ja, die Herausforderung liegt, ja, genau, die Herausforderung liegt darin, sagen wir es mal so, viele Leute planen ja ihren Wahnsinn, also sowas wie Geburtstag oder so. Dann haben sie Geburtstag und feiern und erwarten dann, dass sie da beschenkt werden. Da sollte man vielleicht den ersten Schritt machen und sagen, okay, ich erwarte erstmal gar nichts. Man will sich auch überraschen lassen, ja, genauso wie mit Weihnachten irgendwie. Warum fragt mich jemand, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Am schönsten wäre es doch, wenn derjenige das irgendwie weiß. Andersrum gedacht, habe ich natürlich auch dann immer so meine Schwierigkeiten zum programmierten Termin etwas Entsprechendes zu finden, aber natürlich nur dann, wenn ich nicht viel Zeit dafür habe. Also ich schenke auch sehr gerne, finde es aber immer blöd, wenn die entsprechende Zeit fehlt, um sich da richtig reinzudenken und demjenigen tatsächlich eine Freude bereiten zu können. Ganz klassisch. Ja, gut, lass uns mal jetzt Tacheles reden. Wir wollen ja auch, dass ihr da draußen ein bisschen was mitnehmt. Und zwar lösen wir das ganze Geschenkthema mal auf. Ein Geschenk kann auch sehr viel Wirkung erzielen, wenn es nicht teuer ist, aber überraschend kommt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der kam bei Marc jetzt so ein bisschen durch. Mhm. Ich glaube, der Überraschungseffekt, der kann so ein Geschenk nochmal richtig aufblasen. Und ich verrate euch mal ein Geheimnis. Du hast Blasen gesagt. Wenn ich einkaufen gehe, wenn ich einkaufen gehe, dann bringe ich das eine oder andere Mal nur eine klitzekleine Kleinigkeit für die Daheimgebliebenen mit. Und das kommt auch immer sehr positiv an. Also es muss dann nicht irgendwas Großes sein, sondern was Kleines auch. Es heißt ja auch Aufmerksamkeit. Ja. Das ist ja so ein Synonym für ein Geschenk. Nettigkeit. Ja. Übrigens war am Wochenende Weltnettigkeitstag, ne? Mhm. Ist es so? Ja. Und könnt ihr euch schon mal vormerken, am 17. Februar 2023 ist der Tag der grundlosen Nettigkeit. Am welchen Tag? Am 17. Februar. Der grundlosen also ist es gar kein Nettigkeit. Grund an ja, ist auch toll, was ist, es alles gibt für einen Scheiß. Das ist absurd. Nee, das ist wirklich absurd. Das ist ein Schildbrückerstreich. Ich hab zwei Tage der Nettigkeit. Einen normalen und einen grundlosen. Also für grundlose Nettigkeit. Also allein schon, das ist ein Widerspruch an sich, wenn du an diesem Tag was eine Nettigkeit machst, dann hast du den Grund gehabt, dass es der Tag ist für die Grundlosen. Also das ist ein schwarzes Loch. Genau. Ja, aber also mir geht's wie Marc, bei bestimmten Anlässen, also Pflichtanlässen, ich sag mal Geburtstag, Weihnachten, wo man sozusagen der Druck wächst, dass man da sozusagen was mitbringt zum Beispiel. Es ist halt wirklich bei bestimmten Personen echt schwer. Und ich tue mich ja da auch selber schwer, weil ich sag mir immer, ey, ich habe alles. Und es ist ja heute so, ich kann mir das ganze Jahr alles kaufen, was ich will. Und mir braucht eigentlich keiner was schenken. Ne? Aber ich freue mich natürlich so über bestimmte Sachen, über Kleinigkeiten, über viel Liebe natürlich. Die kann man ja auch schenken. Und Stefan möchte einfach nur geliebt werden. Es wird manchmal übertrieben. Ganz oft. Genau. Aber das macht ja ein Geschenk eigentlich auch so wertvoll, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Ja. Also, ich bin natürlich auch der rationale Typ. Rein theoretisch Weihnachten ist immer ein gutes Beispiel. Gerade wenn man sich unter der Familie was schenkt. Also ich halte das, sagen wir so, innerhäuslich finde ich, ist das ein Muss mit dem gegenseitigen Schenken, weil das ist auch so ein bisschen ein Ritual. Also ich finde, man muss Weihnachten leben. Ich, ja, aber wenn man es dann durchrechnet, sagt man sich, okay, du gibst so viel Geld, ich gebe so viel Geld, dann können wir uns auch das Geld austauschen, jeder kauft sich selbst. Aber ich glaube, das müsste man abschalten. Man muss sich da echt in die mentale Stimmung versetzen, dass es nachher um das Überreichen und Auspacken geht. Und das ist, glaube ich, ein schöner Moment. Also ich rechne dann nicht im Hinterkopf durch und sage mir, ja, das ist jetzt eine absolute Nullnummer gewesen. Na, um Gottes Willen. Das macht ja keinen Sinn, ne? Weil, ja. Ich habe da noch ein paar Anschlussfragen diesbezüglich. Die geht so ein bisschen ins Detail. Direkt anschließend an Renés letzte Bemerkung. Die Frage, wie öffnet man sein Geschenk? Wenn man nun eins bekommen hat, ein klassisches, also richtig schön verpackt, würdet ihr es ganz vorsichtig aufmachen, euch richtig Zeit lassen oder einfach aufreißen? Ich will jetzt wissen, was es ist. Wie seid ihr da? Ich habe früher gesagt, wie im Westpaket aufreißen. Also, als ehemaliger Bürger der DDR haben wir natürlich gelernt, dass man Dinge mehrmals benutzen kann. Das galt auch für Geschenkpapier. Das heißt, ein Geschenk wurde natürlich so geöffnet, dass das Papier möglichst nicht zerstört wurde, damit im nächsten Jahr die Geschenke wieder schön verpackt werden. Ja, aber wie ist es heutzutage? Ja, genau. Da ist ein bisschen was von hängen geblieben. Also ich öffne ein Geschenk schon an den Stellen, wo es zusammengeklebt ist. Aber ich achte jetzt nicht darauf, dass Papier nicht kaputt geht. Was ich nicht mache, ist wie eine wilde Sau das Paket aufreißen. Das fände ich ein bisschen respektlos gegenüber diesem Verpacker. Aber nee, ich habe auch eigentlich gar kein Problem damit, wenn das mit meinen Geschenken gemacht wird. Ich glaube, eigentlich ist es scheißegal. Naja. Im Prinzip ja. Ja, Stefan, bitte. Also letztendlich bin ich ja auch so erzogen, dass ich irgendwie Papier vielleicht nochmal verwenden kann, wenn man es ordentlich auspackt. Umgekehrt wollte ich eigentlich sagen, dass ich öfter das Kompliment höre, wow, das hast du aber toll eingepackt. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Entweder ist es ein Vorurteil. Das bedeutet nur, dass man dir das eigentlich nicht zutraut. Richtig, dass man für zu blöd hält, um ein Geschenk einzupacken. Das wolltest du damit sagen. Ja, also zu deutsch oder ganz kurz, du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Ja. Ja, das kriege ich öfter von Frauen, dieses Kompliment. Ich weiß auch nicht, warum. Verstehe. Okay, dann muss ich meinen Hut auch noch schnell in den Ring werfen. Ja, bitte. Ich mag's eigentlich auch, dieses Aufreißen mag ich eigentlich nicht so. Ich lasse mir dabei ganz gerne ein bisschen Zeit, jetzt nicht über Gebühr, aber ich halte das auch für eine Form der Wertschätzung gegenüber demjenigen, der es eingepackt hat. Und außerdem verzögert es um einige wenige Sekunden den Augenblick der Wahrheit. Und die Spannung wird einfach so ein bisschen künstlich in die Länge gezogen. Ja, genau. Aber da haben wir doch schon, das läuft hier wie am Schnürchen, weil ich habe natürlich noch ein paar Fragen, die genau da anknüpfen. Warte, dann ja, woher? Gehen die in die Richtung, wie man Weihnachten zeremoniell die Geschenkauspackung macht? Nein. Da würde ich gerne ganz kurz dazu sagen. Ja. Wir machen es zum Beispiel Weihnachten so, dass nicht jeder sein Geschenk bekommt und dann wird ausgepackt, sondern es werden die Geschenke einzeln überreicht. Und während derjenige auspackt, guckt man quasi zu, damit dieser Moment noch mehr wirkt. Also ja, das machen wir auch so. Habe ich beide schon erlebt. Ich find's blöd, also nichts gegen die Leute, die es so machen. Das soll jeder machen, wie er will. Aber ich finde es halt blöd, wenn jeder sein Geschenk kriegt und dann ist das wilde Auspacken. Ich finde es viel cooler, wenn man sich für den anderen mitfreut und sieht, ah, cool, der hat das Messerset, was er sich schon immer gewünscht hat. Die Frau hat endlich das Bügeleisen bekommen, was schon seit Jahren im Haushalt fehlt. Hilfe, das Bügeleisen, was sie sich schon immer gewünscht hat. René, wir müssen reden. Genau. Lass mich lieber die nächste Frage formulieren. Worauf sich die ganze Familie gefreut hat. Genau, und zwar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen knifflig, aber ich freue mich auf die Frage. Zeigst du deine Enttäuschung? Du hast etwas geschenkt bekommen, Stefan, und denkst so, what? Socken? Mit Bayern München Motiv? In ja, nicht mal meine Größe? Was soll denn das? Na. Wow, ein Topflappen. Stefan, dir wurde eine Frage gestellt. Kannst du mal antworten? Bitte. Ja, Chef, kann ich machen. Kommt immer auf die Situation drauf an. Nicht. Verdient natürlich auch der Respekt, dass man demjenigen spüren lässt, dass man sich freut. Aber je nach Situation, ja, kann man auch schon mal sagen, diplomatisch, das war jetzt ein Griff ins Klo. Gut, bin ich komplett anderer Meinung. Also ich würde es nicht zeigen, weil in dem Moment für mich die Geste gilt. Und Marie Kondo, glaube ich, war es gewesen, die asiatische Aufräumprinzessin, die hat mal gesagt, wenn es darum ging, jetzt so Geschenke, die man dann irgendwie versucht, irgendwo hinzustellen, obwohl man sie nicht mag, man kann sowas entsorgen. In dem Moment, wo es geschenkt wurde, hat es seinen Job im Prinzip erfüllt. Und man kann es entsorgen. Man muss es also nicht immer rausstellen, wenn der Schenker kommt. Man kann es entsorgen. Ich habe da eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Ich hatte mal beim Wichteln im Freundeskreis ein Geschenk bekommen, was mir gar nicht gefallen hat oder uns nicht gefallen hat. Und das haben wir einfach da stehen gelassen. Wir haben das, also noch anders, wir haben es in der Wohnung so versteckt, dass man es nicht auf Anhieb sieht. Und dann klingelte doch am Folgetag das Telefon. Ey, ihr habt euer Geschenk vergessen. Und dann haben wir gesagt, oh ja. Und dann haben die das mitgenommen, als die bei Freunden waren und haben das dort abgestellt, damit die uns das geben. Und die haben es wiederum beim nächsten Besuch wieder mit zurückgenommen zu den Freunden und haben es dort im Garten, einfach in den Garten gestellt. So wie, das waren auch so Stehfiguren, so irgendwas, was man in den Garten stellen kann. Und das ist, glaube ich, bis heute nicht aufgefallen, dass es wieder beim Urheber gelandet ist. Ja, das ist wie so eine ungewollte Wandertrophäe. Tja. Knaller. Und Marc, was gibt's von deiner Seite zu dem Thema zu sagen? Ach, eigentlich nicht viel. Ja, ich bin da bei René. Ich zeige meine Enttäuschung nicht, zumindest nicht in dem Moment. Also es dürfen gerne ein paar Tage verstreichen und dann sage ich demjenigen, naja, also trotzdem nochmal vielen Dank, aber der Lötkolben, der war jetzt nicht so doll oder ja, die CD hatte ich schon oder so, ja. Aber es ist, wie du sagst, es geht natürlich hauptsächlich um die Geste und es geht doch um das Zwischenmenschliche. Natürlich, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so, dass ich da auch ehrlich bin und sage, mach's nicht, weil es kann ja dann auch sein, dass René dann ein paar Wochen später Besuch kriegt und dann die Frage kommt, na, warum hast du denn meine Socken gar nicht an, die ich dir geschenkt habe? Und dann stellt sich heraus, dann, ja, die sind gar nicht mehr im Haushalt vorhanden. Da würde ich sagen, sie sind in der Waschmaschine. Nee, aber ich mache zum Beispiel dann auch Gegenteiliges. Das heißt, im Positivfall lasse ich die Leute das dann auch wissen. Dass, also ich versuche, denen dann quasi auch noch das positive Feedback zu geben, wenn ich die Sache, die ich geschenkt bekommen habe, dann benutze. Also dann das ist schon so, dass ich sage, ey, ich habe dir neulich, was du mir geschenkt hast, ganz cool, habe ich das und das damit gemacht. Ja. Also die Leute kennen einen ja auch inzwischen, hoffentlich. Ja, aber ich glaube, es gibt auch Menschen, bei denen es auch das Schenken mit dem Schenken erledigt. Denen ist dann vielleicht auch egal, ob das jetzt angekommen ist oder nicht. Also im Sinne von, ob das jetzt einen Nutzen oder eine große großen Mehrwert hat. Mhm. Ich glaube, so eine gibt es auch. Weil ich finde, du hast es ja schon gesagt, Schenken ist gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Es gibt leider so Leute, bei Frage. Denen man das Gefühl, ja, definitiv, dass du das Gefühl hat, also da merkt man schon beim Schenken oder am Geschenk, dass es irgendwie so eine Pflichtnummer ist. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Vermutlich lässt sich das nicht immer vermeiden, aber das ist immer das, was wie soll man sagen, die Intention dieser Schenkung irgendwie ad absurdum führt. Eigentlich geht's doch um den Menschen oder um die Menschen und das Geschenk selber sollte doch dabei eigentlich zweitrangig sein. Ja, eigentlich ist es die Geste, die zeigt, ey, ich habe an dich gedacht, ich habe mir Gedanken gemacht. Ja. Ach, ich hätte noch so einige Fragen. Ich habe noch drei Unterfragen, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Ja, das heißt also, wir müssen noch eine 100. Folge machen, Marc. Ach je, eigentlich wollte ich aufhören nach der 99. Ja. Natürlich. Gut. Pass auf, vielleicht können wir es ja relativ zügig machen. Und sehr gern. Mach hin, heute ist Cyber Monday. Wir möchten noch shoppen. Ich möchte mich heute noch reich beschenken. Okay. Zu der Frage, schenkst du gerne, hätte sich angeschlossen die Frage, wirst du denn selbst gerne beschenkt? Da hat Stefan schon gesagt, ach naja, komm, also eigentlich lieber nicht. Ich stehe auf eigenen Beinen und wenn ich was haben will, dann hole ich es mir selber und dann kannst mir vielleicht eine kleine Freude machen. Aber so ein richtiges Geschenk, nee, überhaupt nicht. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich sehe das in manchen Belangen, sehe ich das mittlerweile auch so. Also klar finde ich es toll, wenn ich was geschenkt bekomme, aber es gibt ja überhaupt keine Notwendigkeiten und ich würde mich freuen, wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, weil die großen Geschenke, die mache ich mir dann schon selber. Also dir geht es auch um die Aufmerksamkeit. Also das ist bei mir zum Beispiel, ich freue mich über die Aufmerksamkeit, dass sich jemand die Zeit genommen hat, sich da auseinanderzusetzen. Und wenn es dann noch überraschend kommt, umso schöner. So. Genau. Und dann hätte ich noch zwei hoffentlich kleine Fragen. Und zwar, pass auf, wir fassen es einfach zusammen. Die letzte Frage wäre gewesen oder ist, würdet ihr selbst einpacken oder würdet ihr es einpacken lassen? Und daran angeschlossen, lieber eine schlichte Verpackung oder so richtig viel Shishi. Vielleicht sogar so eine Fake-Verpackung, dass man jemandem, sagen wir mal, ein kleines Parfum schenkt. Das Geschenk selber hat aber einen halben Kubikmeter, um ein bisschen zu kaschieren und etwas völlig anderes zu suggerieren. Wie seid ihr da so drauf? Ich erinnere mich daran an den Jungen, der der Meinung war, er kriegt eine Playstation, weil das zumindest auf dem Karton drauf stand und da war eine Jeans drin. Sowas macht man nicht. Ja, es war ein sehr unglückliches Kind gewesen, aber egal. Nee, bei mir ist so, ich würde natürlich immer selber verpacken, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich würde selber verpacken und weil ich den Wert eher ins Geschenk stecken würde, würde ich die Verpackung dann doch schlicht halten. Also da bin ich pragmatisch. Mhm. Ich habe mit beidem große Erfolge gefeiert, oder besser gesagt mit allen drei Konzepten. Nämlich einmal die Leute hinters Licht zu führen und sich etwas Gedanken zu machen um die Verpackung, mindestens genauso viel wie um das Geschenk. Und die Leute auch mal ein bisschen hinters Licht zu führen und anzudeuten, dass es etwas Bestimmtes ist und letztendlich ist es etwas anderes, worüber sie sich schlussendlich dann noch viel mehr gefreut haben. Das zum einen. Zum anderen eine sehr schlichte Verpackung, dafür aber sehr präzise ausgeführt, weil auch ich mag, genau wie Stefan, das Gefühl, wenn jemand zu mir kommt und sagt, scheiß auf das Geschenk, aber die Verpackung war toll. Also, dass man darüber beglückwünscht wird, dass man offensichtlich ein Talent dafür habe. Aber ich habe auch schon Dienste in Anspruch genommen, also so Dienstleister, denen wurde du einfach. Du hast Dienste in Anspruch genommen? Ja, unglaublicher Vorfall. Da bringst du das Geschenk einfach hin und sagst, komm hier, hast du 20 Pfennig, mach dir einen schönen Tag, verpack mir das mal ordentlich. Also auch das hat mir und dem Beschenken schon sehr viel Freude gemacht. Ja, oder in Warenhäusern, das ist ja so ein auslaufendes Konzept, so wie so Karstadt oder so, aber gibt es streckenweise noch, ja. Naja, also ich muss auch sagen, ich verpacke lieber selber. Ich lasse nicht irgendwie gern andere Geschenke einpacken oder brauche ich nicht, weil ich kann es ja. Und ich habe für viele Anlässe das entsprechende Geschenkpapier da. Also wenn ein Kind Geburtstag hat, man schenkt was, hat man kindgerechte Geschenkpapier. Deswegen die Dreizimmerwohnung. Ein Zimmer ist für Geschenkpapier. Richtig. So ist es. Geschenkzimmer. Ne? Nein, also da passe ich schon auf. Dass das immer passend ist. Ich habe, womit ich auch gute Erfahrungen habe, also ich habe auch schon in Zeitungspapier verschenkt. Mhm. Da war dann der Gag Gott sei Dank größer als die Erkenntnis, dass ich nichts anderes zur Hand hatte. Und im normalen Packpapier und dann selbst gestaltet. Sprich, einfach einen Stift ansetzen und das Geschenkpapier entsprechend verzieren. Kommt auch mal sehr gut an. Da ist Vanessa auch ein großer Profi drin. Da kam sogar schon das Feedback, sag mal, ist doch gekauftes Geschenkpapier, dabei war die handschriftliche Kalligrafie da drauf selbst gemacht, ja. Nicht schlecht. Gut, also das vor Weihnachten, ey, da haben jetzt, glaube ich, das passt, ja. Bestimmt jetzt einiges an Inspirationen erhalten. Ich hoffe es, ja. Hat mir sehr viel Geschenke Freude gemacht. Viele Geschenke werden jetzt gedowngradet. Da wird jetzt aus dem großen technischen Gerät ein kleines selbstgemaltes Bild. Ja. Ja, liebe Leute, ja, wie gesagt, Ente oder Weder ist damit beendet. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich würde an Stefan übergeben, der jetzt wortreich überleitet zum Höhepunkt des Abends. Nee, der vielleicht, ganz kurz, Fußball. Wir haben es ja vorne einfach weggeschnitten. Darf ich mal fragen, was mit dem Tippspiel ist dieses Jahr? Ja, gibt es ein Tippspiel? Na, selbstverständlich. Gibt es ein Tippspiel? Offen. Aber kann man sich da noch anmelden? Kannst du. Allerdings, wenn der Podcast rauskommt, hat schon spät begonnen. Ja. Oh, warum? Na, wenn du ganz schnell, Stefan, bist, kannst du das noch schaffen. Wir machen, ganz ehrlich, wir müssen unbedingt an uns arbeiten. Das kann ja nicht sein, dass wir ein Tippspiel machen vom Podcast und kein Mensch erfährt davon. Doch, also wenn man uns Montag hört, ist es noch rechtzeitig. Wir werden, genau. Allerdings muss man auch sagen, wir können ja auch das nochmal in unserem Instagram-Account die Tage promoten. Unbedingt. Das Problem dies Jahr ist wirklich diese Stimmung halt, ne? Also das merkt man auch. Es sind sehr wenige Leute nur dabei, aufgrund der Situation. Aber es ist egal, wir machen es trotzdem. Und für die, die mitmachen, haben wir hoffentlich viel Spaß. Wir müssen auf die Tube drücken. Aus der Regie kam gerade das Zeichen, noch 10 Minuten, dann wird uns hier der Strom gekappt. Genau, deswegen kommt jetzt die von Marc lange angekündigte Ankündigung von mir. Jetzt kommt das Witzbattle. Witzbattle. Runde 1. Ein Mann kommt in eine elegante Bankfiliale und geht an einen freien Schalter. Eine arrogante Bankangestellte bedient ihn mit den Worten: Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich will ein beschissenes Konto eröffnen. Wie bitte? Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Was gibt's da nicht zu verstehen? Ich will in dieser Drecksbank einfach nur ein beschissenes Konto eröffnen. Entschuldigen Sie, aber Sie sollten wirklich nicht in diesem Ton mit mir reden. Hör zu, Tossi. Ich will nicht mit dir reden. Ich will nur ein beschissenes Konto eröffnen. Ich werde jetzt den Manager holen. Im Hintergrund sieht man sie aufgeregt mit einem Schlipsträger tuscheln, der daraufhin seine Brust schwellt und erhobenen Hauptes mit der Schalterangestellten im Schlepptau auf den Kunden zugeht. Guten Tag, mein Herr. Was gibt es für ein Problem? Es gibt kein verdammtes Problem. Ich habe 20 Millionen im Lotto gewonnen und will dafür jetzt hier ein beschissenes Konto eröffnen. Ich verstehe. Und diese Schlampe hier macht Ihnen Schwierigkeiten? Verstehe, sehr gut. Okay, bei der Bundeswehr am Schießstand. Ey, wir müssen mal die Vergangenheit von Soldaten Meier prüfen. Nach jeder Schießübung wischt er seine Fingerabdrücke vom Gewehr. Okay, ich habe heute Witze als Hommage an Witz von Olli. Da habe ich mich mal bedient. Da fand ich ein paar gute. Mhm. Und zwar geht's los. Herr Müller, es macht mir überhaupt nichts aus, dass Sie Millionär sind. Ich liebe Ihre Tochter über alles. Welche von den dreien? Egal. Runde 2. Da kommt ein kleines Mädchen in die Zuhandlung. Sie lächelt den Zuhändler an und sagt: Ich möchte gern ein Kaninchen. Sagt der Zuhändler: Möchtest du dieses hier, das kleine, süße, braune mit den großen Augen? Oder dieses hier, dieses huschelige, wuschelige, flauschige, weiße Kaninchen? Ich denke, das ist meiner Python egal. Habe ich so in der Form schon erlebt, aber egal. Bei der Bundeswehr. In der Schreibstube ist eine Stelle frei. Ein junger Offizier sitzt zum Gespräch einem hochrangigen General gegenüber und der so: wie viele Anschläge schaffen Sie denn pro Minute? Und er so: suchen Sie einen Mitarbeiter oder einen Terroristen? Ja, der war mit Ansage. Ja. Der war vorausschaubar. Der Richter fragt den Angeklagten: Warum möchten Sie denn die Scheidung? Na, wissen Sie, meine Frau zieht nachts durch alle Lokale, eins nach dem anderen. Fragt der Richter: Na, hat denn Ihre Frau ein Alkoholproblem? Nee, sie sucht mich. Der war auch zu erwarten. Ja. Runde 3. Beim Examen wird der Jurist gefragt: Wie hoch ist die Höchststrafe für Bigamie? Überlegt kurz und sagt: 2 Schwiegermütter. Klar soweit? Sehr gut, sehr gut. Bei der Bundeswehr. Schütze Schwarz, wie wird ein Kanonenrohr hergestellt? Ja, also ganz einfach. Man nimmt ein Loch und macht Eisen drum. Okay. Und wo kriegt man das Loch her? Man nimmt ein Ofenblech und macht das Blech drumherum ab. Hurra. So weit sind wir schon. Oh je. Hurra. Ja. Okay, pass auf. Tim und Jürgen unterhalten sich. Da sagt Tim, oh, ey, die Zeit im Knast, ja, das war so schlimm, ja, das war so schwierig. Das hat mich voll verändert, ja. Und dann sagt Jürgen, ey, jetzt würfel endlich, ja. Mit dir Monopoly spielen ist total anstrengend. Ist klar. Tja, das war's. So, that's it. Bonusrunde. Nein, wir haben doch keine Zeit. Eigentlich haben wir keine Zeit. Gut, dann mache ich nur einen. Bonusrunde. Oder hast du auch einen, Marc? Komm, na klar. Hier. Na, komm, die Zeit ist. Na klar. Na, los mal. Okay, soll ich anfangen, ja? Hau rein. Ein Mann wacht eines Morgens auf und muss feststellen, dass sich ein großer männlicher Gorilla in dem Baum vor seinem Haus eingenistet hat. Also greift er zu den gelben Seiten, sucht sich einen Gorilla-Entfernungsservice raus und ruft dort an. Der Gorilla-Entferner kommt kurz darauf an. Er hat dabei einen Stock, einen Chihuahua, Handschellen und ein Gewehr. Passen Sie auf, sagt er zu dem Mann. Wir machen das wie folgt. Ich klettere auf den Baum und piekse den Gorilla so lange mit dem Stock, bis der runterfällt. Dann stürmt der Chihuahua auf den Gorilla los und beißt ihm komplett in den Schritt. Der Gorilla wird daraufhin die Hände schützend in den Schoß legen. Und das ist genau der Moment, in dem Sie kommen und ihm die Handschellen anlegen. Okay, sagt der Mann, aber wofür denn das Gewehr? Naja, wenn ich vom Baum falle, müssen Sie den Chihuahua erschießen. Ja, gut. Mhm. Mein Lieblingswitz war das übrigens. Gut. Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. Wofür steht die Abkürzung Soldat? Ganz einfach. Soll ohne langes Denken alles tun. Ja. Hat das auch geklärt. Sehr gut. Da kommt natürlich noch Konsum. Kauft ohne Nachdenken schnell unseren Mist. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde sagen, aus aktuellem Anlass boykottiere ich meinen Bonuswitz. Das war das Witzbattle. Yeah! Ja, da sind wir, glaube ich, schon am Ende, fast am Ende der Folge 99 angekommen. Bevor wir die Folge 100 einpacken in Geschenkpapier, haben wir noch einen Spruch des Tages. Okay, mein Spruch des Tages, oh Gott, jetzt muss ich einfach mal hier zufällig eine Seite in meinem Notizbuch aufschlagen, Pille danach bestellen. Nee, warte mal, falsch. Das ist der Korrektheit halber, die Rubrik heißt die Weisheit des Tages. Ja. Ich hoffe, es kommt nichts Schwarzes oder Rotes. Okay, Klugscheißer. Dann bitte. Doch, wir haben gut gefunden. What's good for the hive is good for the bee. Was gut für den Bienenstock ist, ist gut für die Biene. Denk mal drüber nach. Das werden wir tun. Wir haben ja Zeit. Bis zur nächsten Folge. Gern auf die Familie und oder die Firma anzuwenden. Ja, prima. Na, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge. Da gibt es die Jubiläumssendung. 100! Yeah! 100 Folgen Podcast. Wir haben durchgehalten, ihr auch. In dem Sinne, bis in 2 Wochen. Oder wie der Veganer sagen würde, bis später, Silje. Oh Gott. Tschüss. Bei Silikon. Und hier sind die Outtakes. Aufnahme läuft. La la la la la. Oh, ich hab heute Witze, ich sag's euch. Einer ist dabei, FSK 18 plus. Ich weiß gar nicht, ob ich den erzählen darf. Stefan. Was? Wollte ein paar Geräusche testen. Werbung wegklicken bei GMX. Nie war mein Rechner so langsam wie heute. Als Passwort. Das ist Stefan, dieses hier. Würdest du das Passwort dann bitte rauspiepen? Ich hoffe, ich denke mal. Jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung über die Uhr. Auch das noch. Ach, ich sehe. Das hängt hier wieder. Ich sehe, Stefan hat schon die Klammer am Hals. Ja. Stefan, kenn doch hier die Lifehacks. Kann es sein, dass du klammerst? Ähöl, ähöl. What? Tonprobe. Hey, ich habe doch vorhin hier was aufgeschrieben. Meine Notiz ist weg. Oh Gott, Stefan kann nicht ohne Skript arbeiten. Nee, ich hatte ja was vorbereitet. Nee. Sind geschlagene Minuten eigentlich oder geschlagene Stunden trauriger als ganz normale Stunden? Ist nicht mein Humor. Der ist so flach, der passt unter der Tür durch. Der ist so flach, der passt in die Postschablone für 80 Cent. Kennst du diese, wo du den Brief durchstecken musst, diese Pappschablone, und dann kannst du den, die gibst du für zu Hause zum Mitnehmen, und dann hast du so einen Schlitz und dann kannst du deinen Brief durchschieben, um zu gucken, ob das ein 80 Cent Brief ist. Ich versuche heute auch mal was ganz Neues. Ich versuche mal statt dem Mikrofon meinen Kugelschreiber zum Reinsprechen zu nehmen. Ihr sagt, ob es fein ist. Ich habe extra ein Gedicht aufgeschrieben in meinen Notizen, es ist aber nicht mehr da. Scheiße. Das ärgert mich jetzt. Wo ist denn das hin? Gedichte finden Sie unter G. Ablage G. Ja, aber das kann doch nicht sein. Warum ist denn das nicht hier drin? Nee, wirklich jetzt. Es ärgert mich gerade tierisch. Es tut mir auch leid. Ja, ich habe extra ein langes Gedicht für die Begrüßung gemacht. Ich wollte ja nett sein. Deswegen habe ich ja vorhin zu René gesagt, ich bin heute mal ganz nett. Chef, ich habe gerade festgestellt, seit ich das Wort Dings kenne, kann ich alles erklären. Chef, ich habe gerade festgestellt, seit ich das Wort Dings kenne, kann ich alles bumsen. Toll. Seid ihr bescheuert, ey. Okay. Weiß auch nicht. Das war so ein Briefschablonenwitz. Marc, du bist viel zu früh, sind aber 10 Minuten. Ist da halt entspannt. Ja, drauf geschissen. Dann machen wir eben jetzt die Pause. Marc hat eine 10-Minuten-Passage eingeplant jetzt. Gut, Stefan, du sorgst dafür, dass wir den Link bekommen. Dass ihr den Link bekommt? Was denn für ein Link? So, das muss ich mir nicht anhören, ey. Das muss ich mir nicht anhören. Ja, war da okay, oder? Wollen wir es ausklingen lassen? Bis später, Silje. Ne? War schön mit euch. Spuren bitte hochladen und die Aufnahmen jetzt stoppen. Stopp. Boah, was für eine krasse Anweisung, ey. Was für eine krasse Anweisung. Und stopp.